So denk und so was vielleicht. So mein, wie ich es schreib. Wenn ich sag, dass mir bloß ein Wir reicht. Wir zwei wie kein Paar, es ist einfach Baby. Einfach Baby, du und ich. Ich knie vor dir und weiß, dass du nicht mein sagst, Baby. Und lass sie reden, es ist unser Leben. Unser Jahr, ich bin stumm vor Angst, dich zu verlieren. Wir zwei sind unser Star. Ich war seelisch krank, ein dämlicher Punk. Ich bin dir ewig dankbar. Wach sein ist so anders. Heil mich von dem, was mich krank macht. Was ist los, Mami? Dass es sowas gibt, scheiß auf Disco, weil ich heute neben dir auf dem Sofa lieg. Ich will nur dich, ich seh nur dich. Lass die Furcht, ich bleib immer hier, die Zeit immer hier mit dir. Glaub mir, Baby, es gibt nur dich. Ich hab das. Alles was wir bist du und ein paar Bier. Heimfahren zu dir, heimfahren zu mir. Wir sind ein Team, lass uns heimfliegen. Ich weiß nicht, es reicht nur ein Blick. Ich brauch nicht mal von Liebe reden. Ich bin stumm und nervös, du bist so bunt. Wär schön, mein Herz bleibt stehen, wenn deine Stimme ertönt. Für uns zwei reicht nicht mal der Bon. Nie und gleich Vergleich, Shorty, wir zwei sind einzigartig. Ja, es gibt keinen Vergleich. Komm, lass uns nach draußen gehen, saufen gehen. Glaub mir, Baby, als ich dich gesehen hab, wollte ich keine andere Frau mehr. Ey, lass uns nicht über Geld reden. Schau her, ich kann dir die Welt geben. Ich brauch kein Wort mehr zu sagen. Dieser Beat ist selbstredend. Schau mich an, ich mach dies, das. Einstein, Gas geben, viel Spaß. Wenn ich ehrlich bin, kenn ich niemanden, der dich nicht so voll in dich verliebt hat. Ich hab das. Doch Baby, du bist die eine. Ich mach diese Songs für dich, weil ich jetzt nicht mehr freestyle. Glaub mir, du bist für mich wichtiger als Bling und die Scheine. Doch bei allem, die ich krieg, ist es so, dass ich sie teile. Komm und hör mir zu, das ist echt mehr als nur ein Song. Das ist das Gefühl, wenn ich abends zu dir heimkomm. Und ich seh bei dir, bleib und nicht geh. Ich weiß jetzt, warum ich lebe, es die Welt gibt und warum sie sich dreht. Es gibt Frauen wie Sand am Meer, doch ich will keine Schlampen mehr. Nein, ich will keine anderen mehr. Es ist nicht viel, doch es wird langsam mehr. Was interessieren mich all die Partys und dein roter Teppich? Alles, was ich will, bist du, der Rest ist mir zu oberflächlich. Ich hab das. Leben, alles Leben von mir. Ich hab